dann wollen wir heute am Montag, den nächsten Januar, den 19.10. mit der Vernehmung weiterfahren. Und zwar in der Hauptsache zu ihrer Person. Wann sind Sie geboren? 6.2.10 in Essen. Was war Ihr Vater von Beruf? Bürgermeister. Ich bin erst 10 geboren und ich bin ja ein Nachkömmling. Meine Brüder sind ja wesentlich älter als ich und das habe ich alles nicht. Ja. Und wo gingen Sie zur Schule und in welcher Schule? In Essen. Beate Maria Irving heißt die Schule und eine Nonnenschule. Ist das eine Volksschule gewesen? Schwesternschule, nein, eine höhere Schule. Aber zuerst ging sie dann in die Volksschule? Nein, in der Schule konnte man, ich war ein halbes Jahr Volksschule. Und dann konnte man diese Schule von der 10. Klasse an benutzen, die die Schwesternschule hatte. Schwester Alexi, weiß ich noch genau. 10 Klassen gab das da. 10., 9., 8., 7., 6., 5., 4. und so weiter. Da bin ich gewesen bis zu meinem 14. Lebensjahr und dann kam ich nach Bonn, zogen meine Eltern nach Bonn, da war ich 1924, ich war 14 und ich besuchte die städtische Studienanstalt Bonn bis zu meinem 17. Lebensjahr und dann kam noch ein Jahr Frauenschule. Auf die Frauenschule? Ja, in der Studienanstalt angeschlossen und dann zogen meine Eltern von der Kronprinzenstraße 45 in Bonn, kaufte mein Vater ein Haus in der Bergstraße 175 in Bonn-Kessenich. Kessenich? Kessenich. K-E-2-S-E-N-I-C-H. Wann hatte dieses Haus gekauft? 1927, schätze ich. Wissen Sie, wovon das Haus bezahlt wurde? Ich weiß nur, dass mein Vater mal sehr vermögend war und in der Inflation entsetzliches verloren hat, aber die Stadt Essen hat, er hatte wieder so viel Geld, die Stadt Essen hat ihm ja auch eine Nachzahlung gegeben, ich glaube in Höhe von 80.000 Mark. Das kann ich nicht genau sagen. Waren es 80.000 Mark oder waren es weniger? Ich kann es überhaupt nicht genau sagen. Es war von dem Preis 80. Die Rede, ob das stimmt, wie viel es war, weiß ich nicht. Ich war ein Kind, ich war damals 17 Jahre, ich weiß es nicht. Also Sie haben sich darum nicht gekümmert? Nein, überhaupt nicht. Ist das dieses Haus in Bonn, in dem Ihre Mutter später wohnte? Meine Mutter und meine Eltern, wo ich auch wohnte, bis zum 27. Lebensjahr, bis zur Heirat mit Hans Kossi. Und wissen Sie das genaue Datum noch, an dem Sie geheiratet haben? Ja, am 29. Juni 1927. Ja, was haben Sie in der Zeit zwischen Ihrem 17. Lebensjahr und dem 27. getan? Da habe ich war ich praktisch als Diensthabende im Hause meiner Eltern. Ich habe die Wäsche meiner Brüder gewaschen, die draußen studierten, habe die Wäsche hin und her geschickt, ich habe die Wäsche meiner Eltern gewaschen, ich habe den Garten standgehalten, ich wurde zur Hausfrau erzogen. Ich lebte mit meinen Eltern sehr harmonisch. Waren meine besten Freunde. Haben Sie sich mit Ihrem Vater gut verstanden? Ja, ausgezeichnet. Und mit Ihrer Mutter? Noch besser. Mein Vater war ein sehr verschlossener Mann. Aber wir konnten auch miteinander. Hatten Sie irgendwelche finanzielle Unterstützung seitens Ihrer Eltern? Ja, natürlich. Alles. Inwiefern? Ich bekam alles von zu Hause. Ich wurde fürstlichst gekleidet und hatte ein entsprechend gutes Taschengeld. Ich konnte also ich hatte meine Freiheiten. Meine Eltern wussten zwar, wo ich war, aber ich war alles sehr. Was taten Sie in Ihrer Freizeit? Gott, was man tut, man geht ins Theater, man trifft sich mal mit einem Freund oder was weiß ich, gibt es kleine Passagen, die da begannen, was weiß ich. Hatten Sie auch einmal einen Wagen zur Verfügung von Ihrem Vater? Nein, von meinem Vater nicht. Mein Vater hatte keinen Wagen. Ja, von Dr. Kiekert hatte ich mal einen Wagen zur Verfügung. Welcher Wagen war das? Das war ein Steyr. Habe ich auch Autofahren gelernt. Da mit 20 Jahren. Oder 19. Oder 21, weiß ich nicht. Ich habe das, ist ja alles untergegangen, mein Führerschein ist ja abhanden gekommen. Mein ehemaliger. So dass ich heute nicht weiß, ob ich 30 Jahre, das sagte ich ja schon, heute 32 Jahre unfallfrei fahre. Das habe ich mir längst schon die goldene Plakette besorgt. Ja. Und was haben Sie mit dem Wagen unternommen? Kleine Spazierfahrt. Allein? Ja, sicherlich. Vielleicht saß meine Mutter auch mit dem Wagen. Wie lange hatten Sie diesen Wagen? Um ein halbes Jahr. Warum nur ein halbes Jahr? Ja, weil wenn man den da auch wieder brauchte. Er war rot, der Wagen, das weiß ich noch. Hat er ihn den Wagen nur genommen, weil er ihn wieder brauchte? Ja. Wir waren 6 Jahre befreundet. Und hat er den Wagen genommen während der Freundschaft oder bei Beendigung der Freundschaft? Nein, während der Freundschaft natürlich. Also weil er war ja Arzt in Essen, der Mann, Hautarzt in Essen, Dr. Walter Kiekert, der 48 gestorben ist. Wann kamen Sie nach München? Wann kam ich nach München? Nach dem Krieg. Wo haben Sie Herrn Kossers? Kossi kennengelernt? Wir können ja immer Kossi sagen, immer im Eisbild, die allgemein Kossi. Kossi habe ich in Bonn kennengelernt. Da war er Schauspieler am Schauspielhaus in Bonn. Und wir haben uns angefreundet. Mein Vater war sehr gegen diese Verbindung. Weil mein Vater eben einen großen Dünkel hatte. Nicht gerne sah, dass seine einzige Tochter nun einen Komödianten heiratete, wie er sich auszudrücken pflegte. Im Rheinland gilt ein Schauspieler weniger als in Bayern. Es sind erfahrene Gesellen sozusagen. Ja, wann haben Sie ihn kennengelernt? Den habe ich kennengelernt, wann? Wenn wir 27 geheiratet haben, werde ich ihn 25 kennengelernt haben. Also Sie meinen nicht im Jahr 1925, sondern mit 25 Jahren? Nein, 1925 habe ich ihn dann kennengelernt. Wenn ich ihn mit 37 habe ich geheiratet, dann werde ich ihn, Entschuldigung, Sie haben vollkommen recht, ich habe mich völlig geirrt. 1935 werde ich ihn kennengelernt haben, etwa. Ja. Waren Sie damals noch mit Kiekert befreundet? Nein, ja, Gott, befreundet. Meine Eltern waren gegen diese Verbindung, der Mann war 18 Jahre älter als ich und vor allen Dingen lehnte mein Vater ab, weil er geschieden war. Mein Vater war ein streng religiöser Mann und hatte überhaupt auch gegen Kiekert etwas, weil er damals in Scheidung lebte und die Scheidung sich so hinzog. Es hat 2 Jahre gedauert oder 3 Jahre und hatte er Hausverbot bei uns und was weiß ich. Der Mann war ihm zu alt. Und wie kamen Sie mit Kiekert zusammen? Wo haben Sie ihn kennengelernt? Mein Gott, das weiß ich alles nicht mehr. Ich glaube, bei Reinhold Tätresen. Ich weiß es nicht mehr. Wo man ihm zum Tanztee ging. Wissen Sie noch, wie alt Sie waren damals? 20, wenn ich jetzt. 20. Also dann sind wir 1937 angelangt. Das kann ich nicht ganz alles so ganz genau sagen, es ist ja so irrsinnig lange her. Wir sind jetzt 1937 angelangt und da haben Sie also Kossi, wenn wir ihn so nennen, geheiratet. Ja. Wo blieben Sie dann? Wir zogen dann nach Wuppertal, da hat er eine Stellung bekommen. Wie lange blieben Sie in Wuppertal? 2 Jahre. Haben Sie während der Zeit andere Männer Bekanntschaften gemacht? Ohne. Wo zogen Sie dann hin? Dann zogen wir nach Köln. Konnte er sich verbessern auf 1000 Mark. Schauspielhaus Köln. Und wie ging es dann weiter? Ja, in Köln blieben wir. Das mit ihm, mit uns kam, war der Krieg gekommen, mit uns, mit unserem Einzug praktisch, nach seinen Ferien, war Kriegsausbruch. Ich kann jetzt das Datum auch nicht ganz genau sagen. Und wir haben in Lindenthal eine Wohnung gehabt, eine sehr schöne Wohnung. Und wo gingen Sie dann hin? Dort blieben wir in Köln, bis zu unserer Verschüttung, bis zum Untergang praktisch. Haben alle Angriffe auf Köln ertragen, 5 Jahre Terror mitgemacht. Und ich hatte einen Bunker mit etlichen Leuten zusammengebaut. Der Staat hatte mir eine Verstärkungsmauer in einen Luftschutzkeller gesetzt, 60 cm dick, und eine Schleuse eingebaut, eine Gasschleuse. Und diese Gasschleuse habe ich dann noch mit eigenen Kosten ausgebaut. Was war das für eine Wohnung? War das ein Einfamilienhaus? Das war eine sehr, sehr elegante Etage, erste Etage in einem Einfamilienhaus, einem Klinkerbau, einem freistehenden Haus, einer Villa. Mit welchen Leuten zusammen haben Sie den Luftschutzbunker gebaut? Ja, mit einer Baufirma. Eine Baufirma hat das gemacht, kann ich nicht nennen. Können Sie einzelne Personen noch nennen, die damit geholfen haben? Ja, wie die heißen, weiß ich nicht mehr, die Menschen. Ich weiß nur, dass Fehrbach dabei war, später dazu kam. Und seit wann hat Fehrbach mit Ihnen den Luftschutzbunker ausgebaut? Ja, damals im Auftrag dieser Firma eben. Die ist fertig geworden etwa 1943, so was. 1943. Ich kann es nicht genau sagen. Es war so eine furchtbare Zeit. Ich weiß es nicht so genau. Und wie lange war Fehrbach da schon bei Ihnen? Gar nicht. Der ist ja durch die Baufirma zu uns gekommen, als Handlanger sozusagen. Und samstags, sonntags kamen immer 2 Russen dazu, die die Baufirma engagierte. Es waren etliche Leute, die dort tätig waren. Es wurden 190, 195 Sack Zement verbaut auf kleinstem Raum. Ja. Und wie kam dann Fehrbach in Ihr Haus? Das war ja das Haus, in dem das gebaut wurde. Unten im Keller, unter dem Hause, wurde dieser Bunker gebaut nach allen Schikanen mit doppelten T-Teilen. Hat Fehrbach in diesem Haus einmal gewohnt? Ja, der wurde dann, als der Bunker fertig war, von Hans Kossi gebeten, er könne, ob er nicht, weil er so viel Nachtwache hätte im Theater und ich mit dem kleinen Kind, mit der Tochter also alleine ohne Mann im Hause wäre, ob er nicht dort wohnen wolle. Und das hat Fehrbach dann nach einigen Zögern gemacht. Und da hat er oben in Speicherhöhe war sein Zimmerchen und da hat er gewohnt. Also kam Fehrbach in das Haus auf Anregung Ihres früheren Ehemannes Kossi? Ja, wir kamen natürlich überein. Alles, was beim Kossi, wenn wir was, machten wir gemeinsam natürlich. Er merkte meine Angst, Hans Kossi nicht war, und Kossi war ja immer viel über Nacht weg, weil er eben Luftschutzdienst hatte im Opernhaus und Schauspielhaus in Köln. Nicht wahr? Warum kam man dann gerade auf Fehrbach? Es war ja weit und breit kein Mann da und Fehrbach war ja reklamiert, weil er so ein magenkranker Mensch war, sah furchtbar aus und mitgenommen und was weiß ich. Konnte nichts essen. War Fehrbach dort und bei Ihnen polizeilich gemeldet? Das weiß ich. Nein, der wurde ja bei seiner Mutter geschützt. Ja, also wie lange blieben Sie? Bei uns nicht ausgeschlossen. Ja, wie lange blieben Sie in Köln? Ich blieb in Köln bis zum Untergang dieses Hauses. Und das war an Silvias Geburtstag, glaube ich. Ja, am 25. Oktober 1944, als der größte Angriff auf Köln war und wir 16 Stunden verschüttet waren, mein Mann, Silvia und ich. 1944? Ja, Oktober 1944. Warum zogen Sie dann nach München? Wir wurden 16 Stunden verschüttet und Herr Fehler ist unser maßgeblicher Retter, der den Bunker genau kannte. Er war damals bei seinem Freunde in Braunsfeld, der Mann. Er war damals bei seinem Freund in Braunsfeld. Und nach diesem entsetzlichen größten Angriff auf Köln-Lindenthal, das Führerhauptquartier war 100 Meter von uns entfernt. Lindenthal und Braunsfeld war dem Erdboden gleichgemacht. Und unser Haus stand auch nicht mehr. Es hatte 3 Volltreffer bekommen und wir lagen 16 Stunden verschüttet drunter. Und es war für uns die Erlösung, als wir plötzlich Stimmen hörten und darunter glaubten wir auch die Stimme von Fehrbach zu erkennen. Und so war es denn auch. Und der hat Ärzte auf den Runden gegenüber bei Linden, war die größten Krankenanstalten in Lindenburg. Und da hat er Leute geholt, Ärzte geholt, die sich beteiligt haben, uns freizubuddeln. Und der Angriff war abends um 9 Uhr. Und ich bin mittags gegen 1 Uhr rausgekommen. Ich habe zunächst den Hans Kossi aus dem geholfen, weil er eben großer Mensch ist und rutschte immer wieder nah. Es war entsetzlich und das nicht das Kind haben wir rausgegeben. Und dann kam Hans Kossi, ich bin jedenfalls als Letzte rausgegangen. Und es war nochmal wieder alles eingestürzt, es hat sich nochmal hingezögert und ich kam dann vollkommen geschwärzt und komprimiert. Ja. Also Sie wollen sagen, Fehrbach war die maßgebliche Hilfe. Haben Sie das schon Fehrbach erfahren, dass er der maßgebliche Helfer war, oder hat das ein anderer erzählt? Das wissen wir, das hat Frau Rechtsanwalt Kranz kann das bestätigen können. Ja. Und von diesem Tag an sind Sie dann nach München gefahren oder haben Sie sich dann noch ein paar Tage aufgehalten? Nein, dann haben wir. Es war so, dass Hans Kossi ja eingezogen war. Als dieses passierte, war Hans Kossi für 10 Tage Soldat gewesen, erstmalig. Er war zur SS eingezogen worden. Wie das ganze Schauspiel aus Köln zur SS eingezogen worden war. Und da wir vorher abgebrannt waren bis zur ersten Etage, hatte ich ihm laufende Boten geschnappt, und dann hat er geschickt, wir waren Buben, Karten geschickt, wir wären Flügel geschädigt und bis zu unserer Etage, das Dach alles wieder kaputt, also die zweite Etage über uns war, hörte auf, ich trat aus der ersten Etage und stand im Freien. Und daraufhin bekam er Sonderurlaub und deswegen ist Hans Kossi mitverschüttet worden. Sonst wäre der in Guben gewesen und hätte gar nichts davon erlebt. Und dann sind wir zu meinen Eltern gegangen, per Anhalter, zu den Eltern, das war ja Front, wir lebten an der Front in Köln. Und haben uns die Eltern aufgenommen und dann bin ich zu meinen Eltern in die Bergstraße gegangen. Die Eltern von Hans Kossi hatten ein Haus, haben noch eins in Köln in Kalk. Und das war auch geschädigt, die hätten uns gar nicht aufnehmen können. Außerdem war das viel mehr Front Köln als Bonn. Bonn passierte ja nichts. Es sind 3 Angriffe oder 4 Angriffe auf Bonn. Ja, wie kamen Sie denn nur nach München? Bonn und dann, das dauert noch, Bonn und dann bin ich mit Kossi immer hin und her gefahren und habe noch alles aus den Trümmern gezerrt, was zu zerren war. Es war nichts mehr natürlich, ein paar Bücher, denen er hing, die wir auch fanden. Und dann wurde ging Kossi wieder an die Front. Ich ging nach Rosbach an der Sieg. Wie ist das? Rosbach an der Sieg. Rosbach, R-O-S-Bach. An der Sieg. Und da war ich, wohnte ich, das hatte Kossi mir besorgt, das war ein Rundfunkmensch, der hatte dort eine Burg. Da habe ich mit der Silvia in dieser Burg gewohnt. Wie hieß die Burg? Wettershagen. Wettershagen. Wettershagen. Wettershagen. Dort habe ich gewohnt. Wir hatten aber vorher die Sachen. Ich habe also in Köln, haben wir Furchtbares verloren für etwa 150.000 Mark an Werten. Und wir hatten vorher schon unsere Wohnung nach Boppard verlagert. Die habe ich dann noch mit Hans Kossi das, was ich habe, nach Rosbach geschafft, unter größten Schwierigkeiten und Opfern, denen man Gott weiß, was zahlen musste, Speck und Kaffee und was weiß ich, die sogenannte Fahrgemeinschaft, Fahrbereitschaft musste man da bezirzen mit solchen Dingen. Dann war ich in Rosbach an der Sieg und Hans-Kossi ging wieder nach Guben. Ja, wie ging es dann weiter? Dort war er bei den, Haben Sie da in der Zwischenzeit irgendwelche Bekanntschaften von Männern gemacht, die Ihnen geholfen haben? Nein, da ist Hans Fehrbach ist auch gekommen, auch auf Wunsch von Kossi, weil ich vollkommen alleine war. Und der blieb in Köln bei seiner Mutter und der ist dann mit dem Fahrrad mal rübergekommen und hat eine Zeit lang, hat sich mit Herrn Oettershagen angefreundet und hat im Hause Oettershagen bei den Leuten oben hoch gewohnt. Ich wohnte parterre und der wohnte in der weitläufigen Kurve oben irgendwo. Ja, und in welchem Haus befand sich jetzt der Klingelleiter und so weiter? Das ist in der Stelzmannstraße. Das ist in Köln-Lindenthal in der Stelzmannstraße gewesen. In der Burg nicht? Nein. Ich weiß nicht, ob die Lichter. Das Haus in Köln gehörte Ihnen nicht? Nein. Da waren Sie als Mieter in der ersten Etage? Mieter erste Etage. Es gehörte einer belgischen Bank, das Haus. Nun, und wo gingen Sie dann nach Ihrer Wohnung auf der Burg hin? Kriegsende, dorthin kam Hans Kossi, nach Rosbach an der Sieg, mit Fahrrad, erschien er schon einige Tage nach Kriegsende. Und dann haben wir versucht, alles nach Bonn zu schaffen. Dann haben wir den Kontakt mit meinen Eltern aufgenommen. Ich war zwischenzeitlich auch mit meinen Eltern mal mit dem Fahrrad, die 75 Kilometer über den Rhein gefahren, also 75 Kilometer nicht das entfernt, musste mich entlausen lassen, also furchtbare Geschichten. Habe meine Eltern vorgefunden, an dem Haus war nichts passiert und meinen Eltern ging es wunderbar. Und die taten, als wenn kein Krieg gewesen wäre. Viele Nerven gespart. Und dann eröffnete meine Mutter, du kannst in die Parterre unseres Hauses ziehen, der Mann ist gefallen, der unten wohnte. Und die Frau ist zu ihren Eltern zurückgekehrt, die Leute essen, weiß ich nicht. Und dann haben wir dort gewohnt, in Bonn haben wir dort gewohnt und dann hat Hans Kossi das Theater in Köln aufgebaut, auf Bauernhäfen. Er war der erste der Schauspieler, die sich wieder dort einfanden. Er hatte ja damals ein Engagement dort gehabt und hat das Haus, das Schauspielhaus Köln wieder ins Leben gerufen. Hat sämtliche Menschen zusammengetrommelt, die eben. Und dann haben wir eine Wohnung in Köln-Braunsfeld gefunden, am Marburg 33. Wie lange haben Sie dann in Köln gewohnt, bei Ihrer Mutter? Meine Mutter wohnt hier in Bonn. Jetzt war ich im Marweg 33. Und das Haus wurde mal wieder. Marweg 33? 2a, ja. In Köln? In Köln-Braunsfeld. Dort habe ich mit Hans Kossi und Silvia gewohnt und dann bekam Hans Kossi ein Engagement, 2 Jahre, glaube ich, kann ich auch nicht genau sagen. Das könnte man aber ausrechnen. Seit 46 sind wir hier. Ein Jahr war er in Köln, ein Jahr haben wir in Braunsfeld gewohnt. Und dann bekam Hans Kossi ein Engagement ans Staatstheater hier nach München. Und dann musste ich den Umzug machen. Und es war nicht ganz einfach, da in ganz Köln sage und schreibe ein Wagen zur Verfügung stand, ein Umzugswagen. Köln war die ramponierteste Stadt Deutschlands und zerschlagenste Stadt Deutschlands. Und ich zog mit einer Eisenbahnlore Anfang Dezember, Hans Kossi war seit Spielzeitbeginn in München, Anfang Dezember nach München. Ich hatte alles, was wir hatten, in die Eisenbahnlore gepackt. Da hat der Vater Fehrbach geholfen und der Sohn Fehrbach geholfen. dabei bei dem Umzug, bei diesem großen Auszug. Ja, dann zogen Sie nach München, oder? Zog ich nach München, ja. Mit Hühnern und allem, was ich inzwischen mir zugelegt hatte. Und ich hatte eine Wohnung gefunden in Pasing, in der, damals hieß das Luisenstraße 8, die heißt jetzt, Flossmannstraße, die Straße. Ein elegantes, sehr schönes Haus, was über 500 Mark Miete kostete. Das war ein Ringtausch. Die Kölner Wohnung bekam einen Oberlandsgerichtsrat aus Aachen. Ja, also jedenfalls der Münchner zog nach Aachen und die Wohnung des anderen, ja, ich nach Pasing. Wir nach Pasing. Und da waren Sie seit 1946? Ja. Das Haus in Pasing gehörte nicht Ihnen, sondern da waren Sie in Miete. Das gehörte dem Erfinder der automatischen Drehscheibe des Telefons, Herrn Bruckner. Wer hat in dem Haus sonst noch gewohnt? Frau Haberl, Frau Schuster, das Ehepaar Just, das waren alles Untermieter von uns. Wir hatten die Hauptmiete. Das ganze Haus? Ja, wir zahlten etwa 280 Mark, das andere zahlten die anderen. Weiß ich aber auch nicht so genau. Ja. Und kam da öfters Fehrbach zu Besuch? Ach, der ist vielleicht in den ganzen Jahren zweimal da gewesen. Und wann war er da? Das weiß ich nicht. War er anfangs da oder in den 50er Jahren oder war er 1960 da mal oder 61? Ach, 50 war er da. Er war da 48, 50. So. Und sonst nicht mehr? Nein. Nie mehr? Nie mehr. Sie stellen sich den Kontakt mit Fehrbach anders vor, Herr Staatsanwalt, als er ist. Das ist von mir aus eine Dankbekanntschaft, dass er mein Kind und meinen Mann und mich gerettet hat. Das sind ja ganz einfache Leute. Um mit Hans Kossi zu sagen, das sind Proleten, oder meine Eltern sagten, das sind Proleten. Aber bitte, Prolet ist auch ein anständiger Mensch. Welche Meinung haben Ihre Brüder von Fehrbach? Die mögen den nicht, die mögen den nicht. Warum nicht? Das weiß ich nicht, die mögen den nicht. Aber meine Mutter mochte ihn sehr. Die mögen ihn nicht. Meine Brüder sind überhaupt eifersüchtig auf alle Menschen, die mit mir Kontakt haben. Das ist von eh und je so gewesen. Warum? Das ist eine Eifersucht im Hause Kohlen immer gewesen. Vertragen Sie sich mit Ihren Brüdern? Ja, jetzt durch die Erbgeschichten plötzlich nicht. Und dann geben sie so, die sind so reich, die haben so viel Geld. Nicht wahr? Und ich habe mich so wirklich emporarbeiten müssen und ich habe es so zu krabbeln gehabt. Und meine Mutter hat mir ja auch dauernd hinter ihrem Rücken zugesteckt, was sie zustecken konnte. Sie hatte schließlich eine Sache. Hat Ihre Mutter dies aufgeschrieben, was sie ihnen gegeben hat? Nein, glaube ich nicht. Für meine Brüder pro forma das vielleicht. Vielleicht 100 Mark monatlich. In Wirklichkeit war es viel mehr. Durften alles die Brüder nicht wissen, weil die eifersüchtig waren. Sind beide eifersüchtig. Der Fehrbach hat den Brüdern nie etwas getan. Aber er ist ein hässlicher Mensch. Und der Erich, Karl Erich zum Beispiel, der lehnt alles, was hässlich ist, ab. Jeden Menschen, der nicht ein Adonis ist, taugt bei ihm nicht. Kennen Sie die Meinung Ihrer Brüder über Braun? Nein, die kennen den ja gar nicht. Den nie gesehen. Aber Braun hat beiden mal einen geheimnischen Brief geschrieben. Sie sollten sich etwas mehr um die Mutter kümmern und nicht mir das alles überlassen. Sie sollten der Mutter, die müsste unbedingt einen Fernsehapparat bekommen, damit sie Zerstreuung hätte und damit sie etwas Auftrieb bekäme. Sie sind bestimmt nicht auf Braun gut zu sprechen daraufhin.